Wir sind nicht bereit, eine solche Summe zu zahlen. Die Vergleichssumme muss weitaus niedriger liegen. Wir sind aber auch zuversichtlich, dass wir hier die Summe beträchtlich runterhandeln können. Jörg Eigendorf zeigt sich optimistisch, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden können. Aber wäre die Deutsche Bank grundsätzlich überhaupt in der Lage, eine Strafe von über 12 Milliarden Euro zu zahlen? Es ist definitiv mehr, als die Bank derzeit für eventuelle Strafzahlungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zur Seite gelegt hat, nämlich 5,5 Milliarden Euro. Dennoch, der Konzernsprecher beharrt auf seiner Meinung, die Bank habe großzügig Rückstellungen gebildet und sehe aufgrund der Neuigkeiten keinen Anlass, sie zu erhöhen. 5,5 Milliarden Euro sind eine hohe Summe. Wir wollen vor allem zwei wichtige Verfahren abschließen, möglichst bald, die das Gros ausmachen werden. Und wir sehen im Moment keinen Anlass bei dem, was auch jetzt öffentlich geworden ist, irgendetwas zu korrigieren. Bei dem Rechtsstreit rund um zweifelhafte Hypothekengeschäfte handelt es sich um eine der größten Rechtsstreitigkeiten, in die die Bank verwickelt ist. Aber, betont Dieter Hein, Analyst bei Fair Research, insgesamt sind es viel mehr Verfahren. Und ob das zurückgelegte Geld für alle Verfahren reicht, da ist er skeptisch. Die Deutsche Bank hat 7.800 Rechtsstreitigkeiten, was da noch kommen kann und in welcher Höhe, ob man da wirklich alles abgedeckt hat, da habe ich meine starken Zweifel. Zugleich meint Hein hinsichtlich der möglichen Strafzahlung, die Bank muss diese ja auch nicht akzeptieren. Dann gibt es wohl ein Gerichtsverfahren. Er sieht die Entwicklung der Bank in den vergangenen Jahren mit Sorge. Große Unsicherheit, wie es mit der Bank weitergeht, herrscht offenbar auch unter den Anlegern. Die Aktie der Deutschen Bank ist massiv unter Druck. Der Kapitalmarktexperte Oliver Roth erklärt, der Markt reagiert geschockt, mit Sicherheit auch der Vorstand der Deutschen Bank, denn vor wenigen Tagen war noch von einer Einigung mit dem US-Justizministerium bei 2,5 Milliarden Euro die Rede. Jetzt reden wir von 14 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich eine völlig andere Summe und die Deutsche Bank gerät langsam, aber sicher wirklich an den Rand der Belastbarkeit. Ob und in welcher Höhe es zu einem Vergleich mit den US-Behörden kommt, könnte für die Deutsche Bank also von existenzieller Bedeutung sein.